ich und Lucifer, Lucifer und ich. Gefallene Engel sind wir, wie ihm erging es heut mir, denn aus dem Unihimmel bin ich geflogen. Und jetzt geht's mit mir nur noch bergab, nur bergab. Mit uns allen geht es doch bergab, nur bergab. Das ist der Tag meiner Schande, an dem ich als Glied der Gesellschaft strande. Wie sag ich's schon in meinem Vaterlande? Doch ach, ich lache, wieso bin ich dazu imstande? Denn es geht mit mir nur noch bergab, nur bergab. Mit uns allen geht es doch bergab, nur bergab. Ich wüsst, was ich tät, wär ich mein Vater. Ich schickte mich gleich zum Psychopather. Lucifer und ich, wir waren zu gescheit. Wer nicht verdummt ist, wird verdammt in alle Ewigkeit. Und es geht mit ihm nur noch bergab, nur bergab. Mit uns allen geht es doch bergab, nur bergab.